return to you. Null Uhr und elf ist es. Vorsicht, ein defektes Fahrzeug auf der A7 Hannover in Richtung Hamburg. Zwischen Dreieck Hamburg Südwest und Heimfeld. Da passt ihr bitte mal auf. Ach, ist das schön. Sind wir wieder zusammen. Alle sind warm angezogen. Das ist gut. Und in zwei Nächten ist auch schon wieder Aschermittwoch. Und damit ist heute, du da hinten, Rosenmontag. Naja, es finden natürlich nicht so viele närrische Veranstaltungen statt. Also auch eine, finde ich ja, eine schöne Sache. In Köln ist der Rosenmontagsumzug ersetzt worden durch eine Friedensdemo für die Ukraine. Und da treffen sich dann die Menschen so ab 10 Uhr morgens und laufen durch die Innenstadt. Und ich bin auch gestern Morgen wach geworden oder mittags wach geworden und schaute auf meinem Fenster auf einen Fahnenmast. Das kann man von meinem Schlafzimmerfenster aus. Und da sah ich die ukrainische Fahne, wenn man natürlich so mittags oder nachmittags wach wird und sieht dann eine andere Flagge, dann wundert man sich. Ich dachte, wo bin ich denn jetzt aufgewacht? Gerade, aber es ist eigentlich doch eine gute Sache gewesen. Und insofern sind wir natürlich alle sehr solidarisch heute Nacht. Ich habe mich nicht bemalt, aber wir senden mal positive Energie dorthin, wo sie auch hingehört. Die nächsten Stunden sind uns. Ich lehne mich gegen dich, atme ein und ich komme endlich an. Jeder Streit mit dir öffnet eine neue Tür, ist wie ein Neuanfang. Ich kann mich drehen, doch ich behalt das Gleichgewicht mit dir an meiner Hand. Wir haben so viel verbrannt, mit dem Kopf durch jede Wand, dass ich dir sagen kann. Dagegen spricht, interessiert uns nicht und macht uns nicht mehr Angst. Du bist mein Gegengewicht und machst uns wasserdicht, bringst uns zurück an Land. Und auch in 20 Jahren lieb ich unsere Dramen, sie halten uns zusammen. Denn egal was kommt, wir zwei sind dafür bereit, weil ich dir sagen kann. Auf einmal dreht die Welt sich weiter. Da ist irgendwas passiert, da ist irgendwas hier, was nur wir zwei haben. Dropping hints like it's glue. So you want me to come through? Then you leave before I do. What am I supposed to do? When you act like it's love, then you say I'm not the one. Then you say and hey you up. Do you wanna have some fun? Well, I do, I do, I do, I do. Though I shouldn't keep chasing after you. I do, I do, I do, I do. Can you spell it out? Are you ready now? What I need. then it's real. I'm just on your Ferris wheel. Can you tell me how you feel? Cause I don't know how you feel when you say that you love all my kisses and my hugs. But I'm not the only one, baby, let me tell you what. Chasing after you, I do, I do, I do, yeah, I do. Can you spell it out? Can you spell it out? Are you ready now? What? Hihi und Huhuhu. Das war der neue Hit von Justin Jesso. Haben wir gerade gemeinsam gehört. Man kann auch mal was gemeinsam machen. Clarity ist die ARD Popnacht. But I'm not, so I guess I'll stay heavy. Aber ich mag die Panflöte. Ne? Ich wollte früher auch mal Panflöten spielen lernen, weil vor meiner Tür immer so viele Panflötenspieler waren. Die sind aber irgendwie Weihnachten auch nicht mehr gekommen jetzt. Aber vielleicht lag es ja auch an der Pandemie. Ach, wir haben ein Geburtstagskind, ein ganz einsames in der Schweiz. Gibt's einsame Menschen in der Schweiz? Ja, Kira heißt sie. Sie feiert den 33. in einem Hotel auf dem Existenzmaximum, aber eben ohne ihren Partner, Andreas. Mit dem ist sie eigentlich dort gestern angekommen und die wollten dann in den Geburtstag einfeiern. Er befindet sich aber immer noch bei Kumpels, macht da irgendwie so Après-Ski-Gedöns und sie ist mit den 33 Kerzen allein im Hotelzimmer. Also da können wir natürlich an Happy Birthday mal schicken. Also Happy Birthday, liebe Kira. Dann sind wir die Einzigen, die an sie denken, mit einem großen Energiefeld und Michael Patrick Kelly, was sie sich ausgesucht hat, Beautiful Madness, Happy Birthday. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good, it's sick. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good, it's sick. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. The cash flow, we got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco, no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion, no sleep, no sleep. Die Es ist 0.30 Uhr. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD-Popnacht. Ein defektes Fahrzeug auf der A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Wollin und Ziesa. Die A7 Hannover-Flensburg ist auch heute Nacht zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark in beiden Richtungen gesperrt wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr. Umleitungen im Stadtgebiet sind ausgeschildert. Der Fernverkehr in Richtung Süden sollte weiträumig ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Maschener Kreuz ausweichen, beziehungsweise in Richtung Norden dann umgekehrt. In Bad Lauchstädt brennt es, ein Brand in einem Strohballenlager. Da kommt es zu starker Rauchentwicklung. Bitte lassen Sie Fenster und Türen geschlossen. Und Vorsicht auf der A70 Schweinfurt-Wenneck Richtung Bamberg. Da sind Menschen auf der Fahrbahn zwischen Dreieck Schweinfurt-Wenneck und Werneck. Und eine ungesicherte Unfallstelle ist auch noch dort. Wir bekommen eine frostige Nacht und sind schon mittendrin eigentlich. Ne? Aber wer es noch nicht empfunden hat, einfach mal irgendwo drin bleiben, wo es ein bisschen wärmer ist. Aber tagsüber, wenn der Nebel weg ist, viel Sonne überall in der Republik, auch nur ein schwacher Südost- bis Ostwind weht. Temperaturen im besten Fall 12 Grad dann in Bochum und Duisburg, 11 in Ludwigshafen-Mannheim, 10 Darmstadt-Bremen-Heilbronn, 9 Grad Hamburg und Kassel, 8 Grad in Magdeburg, 7 in Berlin und 6 Grad in München. Dann morgen am Dienstag im Nordwesten Deutschlands ein paar mehr Wolken, stellenweise regnet es auch, in der Südosthälfte bleibt es aber sonnig. Und am Mittwoch wechseln sich dann Wolken und Sonne wieder ab. Temperaturen sind ähnlich wie heute. Hier ist die ARD Popnacht von SWR3. Ich bin Ben Sträuble. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? It's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hey. Hey, it's been too long. Some days I can feel it, but the feeling ain't all blue. You got me believing, one day you gotta come through. Lost in these city lights, 'cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hey. Irgendwas seht, was nicht auf die Straße gehört, dann gerne eine WhatsApp schicken oder WhatsApp-Audio, wie Martin das gemacht hat. Er ist Mitarbeiter der Minute. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, SWR3. Auf der A7 zwischen Kirchheimer Dreieck und Hattenbacher Dreieck, bei Kilometerstreit 524, liegt eine Holzlatte auf der Autobahn. Bitte vorsichtig fahren. Danke. Danke. Ja, ja, so. Also. Falls ihr auch was habt, irgendwas seht heute Nacht, dann gerne WhatsApp 07221 2011. Oder wer bei Stimme ist, der spricht es selbst. Milk and toast and honey make it. didn't he blow my mind? Here it comes. He blow my mind. Here it comes. Ich sehe einen neuen, gut riechenden Hit. Malik Harris und Rockstars in der ARD Popnacht. Look where we are. We used to be the rockstars. Who never thought of no heart until this thing we call life stopped gleaming. I wish there was a way to go back dreaming. Remembering it so hard. When time is moving so fast, wish there was a way to know that we're in the good old days before we all just leave them. I try getting rid of the pain, I try to make it go away, but it probably won't change. Always thinking about my own worries, remember back when we had no worries. Life just ain't hitting the same. I sit and miss and reminisce about innocent old days when I was afraid of nobody. No, I'm afraid of being a nobody. Don't wanna leave my bed, I'll just stay and never get it together. Cause the voices in my head, they keep saying it'll never get better. Look where we are. We used to be the rock stars. Who never thought of no heart until this thing we call life stopped gleaming. I wish there was a way to go back dreaming. Remembering it so hard. When time is moving so fast, wish there was a way to know that we're in the good old days before we all just leave them. I'm tired of looking back at the ways I used to think about my life. Always feeling regret changing. My viewpoint seems impossible, cause all I'm seeing are these obstacles. Yeah, I'm so exhausted, always caught up inside my doubts and flaws. And I'ma count them all, somebody catch me, I'm about to fall. See, I'm about to fall. Can we press pause or do a restart and be who we are? We used to be the rock stars. Who never thought of no heart until this thing we call life stopped beaming. I wish there was a way to go back dreaming. Remembering it so hard. When time is moving so fast, wish there was a way to know that we're in the good old days before we all just leave them. We used to be the rock stars. Yeah, we used to be the rock stars. Remembering it so hard. When time is moving so fast, wish there was a way to know that we're in the good old days before we all just leave them. ARD Popnacht, aktuell. Auch heute Nacht fassen wir für euch natürlich alle aktuellen Informationen zusammen und halten euch auf dem Laufenden, was in der Ukraine passiert. Und es war gestern für viele ein Schock. Russlands Präsident Wladimir Putin, der drohte dem Westen, also auch uns, mit dem Einsatz von Atomwaffen. Jens Grotgut aus dem ARD Popnacht Aktuell Team, wie schätzen wir das denn ein? Also erstmal hören wir vielleicht noch rein, was Putin genau gesagt hat. Ja. Deshalb befehle ich dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft zu versetzen. Und das ist natürlich eine Reaktion auf die angekündigten harten Sanktionen gegenüber Russland. Die EU, die USA und auch Japan wollen ja unter anderem bestimmte russische Banken vom Zahlungssystem SWIFT ausschließen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich daraufhin in einer ersten Reaktion besorgt über die Entscheidung von Putin gezeigt. Aber das ist noch keine wirkliche Eskalation. So schätzt das Sicherheitsexperte Carlo Massala von der Bundeswehr-Uni München ein, eben in den ARD-Tagesthemen. Es gibt in der russischen sozusagen Skala vier Stufen für diese strategischen Streitkräfte, worunter auch die Atomstreitkräfte fallen. Das ist normal, erhöhte Alarmbereitschaft, militärische Gefahr und das, was man dann voll nennt, also dann sind wir beim Nuklearkrieg. Das heißt, er versetzt sie in die zweite Stufe. Das bedeutet gleichzeitig nicht, dass wir jetzt kurz vor einem nuklearen Schlagabtausch zwischen der Russischen Föderation und anderen Staaten stehen würden. Die Atomstreitkräfte sind in eine erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden, wie übrigens auch schon 2014, als Putin die Krim annektierte und sozusagen den Rebellen im Donbass geholfen hat. Tja, zuvor hatte Deutschland heute Vormittag angekündigt, die Rüstungsausgaben massiv zu erhöhen. Kanzler Scholz sprach davon 100 Milliarden Euro zusätzlich. Da sieht Massala aber keinen direkten Zusammenhang mit dieser Reaktion Putins. Nein, Putin steht, was diese militärische Invasion anbelangt, momentan mit dem Rücken an der Wand. Sie läuft weitaus schlechter, als man sich das vorgestellt hat. Er hat ein Problem, seine Ziele dort zu erreichen. In Russland selber wächst auch der innenpolitische Widerstand gegen diesen Angriffskrieg. Und von daher ist jetzt der Hinweis auf die Nuklearstreitkräfte sozusagen ein Versuch, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden und den Westen davon abzuschrecken, weiterhin diese sehr große militärische Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte aufrechtzuerhalten. Und alle aktuellen Infos natürlich auch in 18 Minuten wieder in den Nachrichten hier in der ARD-Popnacht. Und wenn es was Aktuelles gibt, hier aus der ARD-Popnacht-Redaktion. Das war Jens Grotegut. Chance, then you- Popnacht. Zeitvergleich. In Deutschland 0.49 Uhr, 18.49 Uhr am Vorabend ist es in Florida, Orlando. That's in the USA bei Holger. Hallo Holger, guten Abend. Moin. Ich sag ja immer, wenn irgendwas auf der Straße liegt, was nicht hingehört, dann hier sofort Bescheid geben. Und du hast es auch ernst genommen, du bist auf der Interstate 4 unterwegs gewesen gerade. Genau, zwischen Orlando und Daytona. Und da ist in die Barry ein Fahrzeug liegen geblieben. Das ist so dazwischen und der hat ein bisschen den Verkehr aufgehalten. Ja, das macht mich auch besonders stolz, wenn ich in Orlando gehört werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich sehr schön. Ich hoffe, du machst ein bisschen Werbung und dann möchte ich natürlich namentlich immer wieder nachts Zuwächse hier lesen können. Ne? Sag ich, geworben durch Holger, dann gibt es ja für jeden Hundertsten gibt's einen ARD-Pop-Nacht-Survival-Package, dass ich dich dann... Zuschicke. Sehr fein. Du hast tatsächlich vor 8 Jahren in einer Lotterie eine Green Card gewonnen, als du noch in Mannheim lebtest. Und hast dann gesagt, dann mache ich mich ab. Nein, das, Moment. Aufgewachsen bin ich in Mannheim, aber gewonnen habe ich in Belgien, als ich in Belgien gelebt habe. Ja. Denn in Deutschland spielen ca. 50.000 Menschen, um 1.000 Green Card zu gewinnen. In Belgien spielen 50 Menschen, um 50 Green Card zu gewinnen. Nein, das ist aber ein guter Tipp. Das gibt's doch nicht. Super Tipp. Brauchen wir die belgische Staatsbürgerschaft? Nein, du brauchst nur eine Adresse in Belgien. Ja. Und wenn du in Belgien lebst und da mitspielst, gewinnst du 100%. Und dann hast du eine Briefkastenfirma angemeldet, oder? Nein, ich habe da wirklich gewohnt, gerade über die Grenze. Das ist ja clever. Also das heißt, wenn man in Belgien eine Green Card beantragt, dann bekommt man die immer? Ja, die sprechen ja entweder Holländisch oder Französisch und die haben kein Interesse an Englisch. Mhm. Und deshalb ist das Interesse an den USA relativ gering. Naja, das ist ja... Absolut, der heißeste Tipp, den ich hier jemals durchgegeben habe. Ich bin ganz nervös. Du. Also Holger, und jetzt fühlst du dich wohl, du arbeitest nichts und lässt einfach dir's gut gehen. Ne? Mit 40 aussteigen ist eigentlich genauso richtig. Ne? Ja, ich spiele viel Golf. Ich arbeite an meinem Handicap. Ja, ist auch schön. Ja, also, dann hast du alles geschafft, Existenzmaximum. Gehst du zu deiner Freundin noch später? Ich werde sie versuchen, noch ein bisschen zu besuchen und mal sehen, vielleicht kriegen wir das Wein und so essen eine Pizza, keine Ahnung. So ist das. Dann genieß es weiter und liebe Grüße und mach Werbung und vor allen Dingen, wenn irgendwo noch mal ein Auto liegen bleibt, dann gerne hier durchgeben. Ciao. Cause you were on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. Time is up. up, it seems like I ain't getting over us. Es ist 0.57 Uhr, eine Gefahrenstelle von der A1 Köln in Richtung Dortmund. Da gibt es eine ungesicherte Unfallstelle zwischen Kreuz Leverkusen und Burscheid. Bitte aufpassen. Acapulco, das ist der neue Hit von Jason Derulo. I can't read you, my sexy Mona Lisa. Can't tell if you gonna leave here or if you wanna stay. Girl, just ease up, don't yell at my two-seater. You say that you a freak up, but fall asleep at 8. Sheesh, but you're perfectly dysfunctional. Oh, you crazy like my mama, mama. Sheesh, girl, you killing me. But you won't see me with another lover, baby. Uh-oh, you just a little loco. Like what's in Acapulco? I'm just riding a wave, baby. Uh-oh, you just a little loco. Emotions like a yo-yo, but I love you that way. Acapulco, I'm just riding away, baby. Oh, you just.